Warum ist der Vater die erste Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit? Frage 25. Der Vater ist die erste Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit, weil er von keiner anderen Person ausgeht, sondern der Ursprung der beiden anderen Personen ist, nämlich des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was nicht ausschließt hier die prägnante Formulierung des Katechismus, dass der Heilige Geist auch aus dem Sohn hervorgeht, dem Vater und dem Sohn. Aber jetzt sprechen wir mal hier aus der Sicht der ersten göttlichen Person. Ja, der Vater geht aus keiner anderen Person aus, hervor, sondern ist der Ursprung der beiden anderen Personen. Deswegen ist es geziemend, ihn an erster Stelle zu nennen. Wie gesagt, ohne hier an größer oder geringer denkt, dass es nicht gibt unter den göttlichen Personen keine Unterscheidung in ihren Attributen, in ihren Qualitäten, Eigenschaften also, aber als Erster irgendwie müssen wir ja in seinem kleinen Verstand es unterscheiden, die Personen auch nicht vermischen und sagen, ja, im Letzten ist doch nur ein Gott und die ganze Rede über die Personen kann man vergessen, nein, eben nicht. Klar, durch die Offenbarung, nur durch die Offenbarung Gottes zu unserer Kenntnis gelangt, dass es drei Personen gibt, die unterschieden sind, aber nur dadurch unterschieden sind, dass der eine nicht der andere ist. Das ist der ganze Unterschied zwischen den Personen, im Letzten. Dass der Vater nicht der Sohn ist, und der Heilige Geist nicht der Vater noch der Sohn ist, ja, im Letzten. Es gibt keinen anderen Unterschied, es gibt keinen wesentlichen Unterschied, keine Differentia discretionis, wie es die Kirche schön sagt, in der Präfation von der allerheiligsten Dreifaltigkeit, die irgendwann im 18. Jahrhundert ins Messbuch aufgenommen worden ist. Ohne Unterscheidung, ohne trennende Unterscheidung. Es gibt eine Unterscheidung, logisch irgendwie gesehen, aber nicht in irgendeiner realen Weise, dass ein Unterschied der Sinn der Diskretio, der Auseinandertrennung bestünde.